Okay, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Ich bedanke mich zunächst mal ganz herzlich für die Einladung. Ich bin sicher, dass hier irgendwann noch irgendwas umfällt. Also dann erschrecken Sie nicht. Ich gebe mir Mühe, nicht so viel zu rascheln. Sie haben ja jetzt schon in der freundlichen Einführung so ein paar Stichworte aufgegriffen aus dem Abstract. Ich muss vorweg, wie immer, vorwegschicken, dass nicht alle Stichworte, die Sie erwähnt haben, jetzt leider auch vorkommen. Also nichtsdestotrotz ist der Vortrag auch noch lang, ja, also quasi doppelte Enttäuschung. Es ist sozusagen zu lang und ist nicht genau das, was ich angekündigt habe. Aber ich hoffe trotzdem, dass wir irgendwie im Anschluss zu einem Gespräch kommen und das sozusagen ein bisschen das darauf anspricht, auf das vor allen Dingen das Problem von Zeit und Geschichte. Das ist ja die Frage gewesen, zu der ich hauptsächlich eingeladen worden bin und zu der möchte ich auch was sagen. Ich werde jetzt noch so ein bisschen hier sitzen bleiben, mir ist nämlich noch irgendwie kalt. Dann mal gucken, wenn ich bin, gehe ich nachher auch ohne Jacke weitermachen kann. Also, mein Vortrag heißt Die Enteignung der Zeit und ich würde vorschlagen, ich beginne einfach. Wenn wir uns heute fragen, welches unsere Geschichte ist, also welches die Geschichte ist, der wir angehören und die wir machen, welches also die Geschichte ist, in der wir leben, dann lässt sich diese Frage zunächst einmal ganz leicht beantworten. Sie ist ja sehr banal. Wir schreiben das Jahr 2025, es ist Mai, es ist ein Donnerstag und morgen wird ein Freitag folgen und gestern war Mittwoch. Wir folgen also einem geregelten Lauf der Zeit, die wir gewöhnlicherweise als Uhrzeit kennen. Dann gibt es noch einen weiteren Sinn, in dem wir von Zeit sprechen, wenn wir beispielsweise sagen, dass die Zukunft der Menschheit oder die Zukunft des Planeten an Entscheidungen hängt, die wir in dieser Gegenwart treffen. Und dann meinen wir gewöhnlicherweise einen anderen Sinn von Zeit. Genauso wenig wie diese Gegenwart sich dann, also die Gegenwart, von der wir dann reden, sich auf bestimmte Tage oder Wochen eingrenzen lässt, genauso wenig zielt die Rede von der Zukunft dann auf einen Punkt kommender Zeit, der sich exakt bestimmen ließe. Und schließlich noch ein weiteres Beispiel. Wenn wir sagen beispielsweise, dass die Welt der Aristokratie oder die Welt, in der Kinderarbeit möglich war, der Vergangenheit angehören, dann meinen wir nochmal einen anderen Sinn der Zeit. Wir meinen eine Vergangenheit, die vergangen ist, aber in einem gewissen Sinne auch andauert. Nämlich überall dort, wo wir eben beispielsweise Spuren der Aristokratie treffen oder aber der Kinderarbeit fortexistiert, haben wir den Eindruck, dass das der Vergangenheit angehören sollte. Und ähnlich sprechen wir manchmal über die Zukunft, nämlich dass die Zukunft beispielsweise, wie man es gerne sagt, schon hier begonnen hat oder eben schon hier sichtbar werde. Die Zukunft also, von der wir sprechen, ist nicht die Zukunft von morgen oder von nächster Woche, sondern es ist die Zukunft, die auf uns zukommt, ohne an die Uhren oder Tage oder Kalender gebunden zu sein. Und sie kommt oder in ihrem Auf- und Zukommen kann sie partiell eben auch schon in der Gegenwart in Erscheinung treten. Und die Vergangenheit, die wir ansprechen, richtet sich ebenso wenig allein nach etwaigen Uhrzeiten und sie muss auch gar nicht vergangen sein, sie kann sogar andauern, wenngleich sie auch in Bezug beispielsweise auf einen bürgerlich-emanzipatorischen Begriff der Entwicklung sowohl die Aristokratie wie auch die Kinderarbeit eigentlich der Vergangenheit angehören. In so einem Sinne und in so einem weitergefassten Sinne hat beispielsweise Francis Fukuyama im Jahr 2009 das Ende der Geschichte verkündet. Fukuyama bezog sich auf die Überwindung der Blockteilung, auf den Fall der Mauer und den darauffolgenden Siegeszug der liberalen Demokratie. Die politische Gestaltungskraft sah er auf ihren Höhepunkt gebracht und die Kämpfe der politischen Lager überwunden. Und das Ende der Geschichte sollte bedeuten, dass die Zeit von nun an sich ruhig in den Bahnen der gewöhnlichen Zeit bzw. der Formate von Minuten und Tagen vollzieht, aber die evolutionäre Entwicklung der Politik eben abgeschlossen sei. Unsere Vorstellungen von Zukunft, Vergangenheit, Gegenwart können aber selbst dann, wenn sie nicht an Minuten und Tage gebunden und sind, unterbrochen und geändert werden. Beispielsweise die These vom Ende der Geschichte wird oder ist oft zitiert worden und sie wird es auch heute noch, aber sie ist vor allem auch immer dann aufgerufen worden, wenn es darum ging, sie zu widerlegen, beziehungsweise zu sagen, dass sie eigentlich falsch sei. Also Sie erinnern sich vielleicht, es kam die Finanzkrise, es kam das System des liberalen Kapitalismus schien ins Stottern zu geraten, später kam der arabische Frühling, andere Momente von Revolte und immer wieder ging es darum, dass die Geschichte zurück zu sein schien. Und da gab es viele Gründe, die Rückkehr der Geschichte eben auszurufen. Also können zeitliche Vorstellungen, zeitliche Begriffe, die sich dem gewöhnlichen Zeitverständnis entziehen, doch auch umkämpft sein. Sie können sich verschieben, verändern und sie können verschwinden oder eben revidiert werden. Aber folgt daraus nun, dass das, was dann manchmal Ideengeschichte genannt wird, nur einen vagen, ungefähren und vor allem revidierbaren Begriff der Zeit meint, während tatsächliche, nicht revidierbare Zeit doch einzig und allein jene Zeit ist, die auf der Uhr abläuft? Es gibt einen gewissen Trugschluss, der dieser Entgegensetzung innewohnt und der sich auf beiden Seiten gleichermaßen nachvollziehen lässt. Wenn man der verrechneten Zeit, der Zeit der Uhren, nachspürt, dann teilt sie sich in immer kleinere Einheiten und lässt sich nicht auf einen Punkt fixieren, von dem sich sagen ließe, dass dieser Punkt als solcher es gewesen ist oder dass er jetzt ist oder aber dass er dann sein wird. Und Ähnliches gilt für die großen geschichtlichen Wendungen. Wenn man eine geschichtliche Wendung auf ihre zeitliche Struktur hin erforscht, wird es mit zunehmender Genauigkeit schwieriger, diese Wendung auf einen Punkt festzulegen, an dem sie sich tatsächlich vollzogen hat. Wir sagen, 1789 vollzog sich die Französische Revolution, aber an welchem Tag hat sie begonnen und an welchem Tag hat sie geendet? Diese Unbestimmbarkeit, die der Zeit innewohnt, ist dieselbe, die es unmöglich macht, die Zeit als solche zu bestimmen. Man kann die Zeit eben nicht finden und die Zeit ist kein Ding, auf das sich zeigen lässt. Zeit existiert nur im Verweis auf das Vergangene und auf das Zukünftige und das gilt eben für die Geschichte wie für die Uhren. Und in dieser Existenz, im Verweis, ist die Zeit flüchtig und auch das gilt für die Uhrzeit wie für die Geschichtszeit. Es ist also nicht nur paradox, dass wir wissen, dass die Zeit existiert, sondern es ist auch paradox festzustellen, dass Zeit schwinden kann. Und zwar nicht als Ablaufen einer Zeitspanne im Sinne von Zeit, die vergeht, also nicht als Endlichkeit, sondern als Auflösung der Zeit in einer Form von Zeitlosigkeit. Wenn man sagt, dass die Zeit flüchtig ist, kann es dann überhaupt noch ein Verschwinden in einem anderen Sinn als dieser Flüchtigkeit geben? Also eine Auflösung der Zeit in der Zeit? Denn die Uhren laufen ja weiter und dennoch kann es sein, dass wir den Eindruck haben, dass jede Sekunde die vorige wiederherstellt und wir in eine anhaltende Gleichzeitigkeit eintreten. Diesem Paradox möchte ich mich jetzt heute ein bisschen nähern. Die Frage, näher bestimmt, ist die Frage, ob dieses Paradox prägend für unsere Zeit ist. Können wir unsere Zeit so beschreiben, dass sie von einem Schwinden der Zeit, einer Enteignung der Zeit oder auch von einem Aussetzen von Geschichte geprägt ist? Lassen sich in irgendeiner Form Indizien dafür sammeln? Ich werde im Folgenden versuchen, eine Antwort darauf zu skizzieren, indem ich vorschlage, unsere Zeit als Zeit eines Mythos zu charakterisieren, der das Verschwinden von Zeit in der Zeit manifestiert. Und das soll besagen, obwohl Zeit vergeht, vergeht sie so, dass sie eben nicht vergeht. Das klingt jetzt noch kryptisch, aber ich hoffe, dass es sich sozusagen lichtet. Es folgen vier Abschnitte. Ich beginne mit einem Blick auf unsere Zeit als eine Zeit, die sich als reine Gegenwart gestaltet, aus der Vergangenheit und Zukunft zu verschwinden scheinen. Und zweitens möchte ich kurz auf die Frage der Zirkulation als Struktur dieser Unmittelbarkeit schauen, das heißt auf die Formen der Zirkulation, die in der gegenwärtigen kapitalistischen Ökonomie so deutlich im Vordergrund stehen, also das allgegenwärtige Teilen etc., die Kurzlebigkeit der Produkte und so weiter. Und das sind die ersten beiden sozusagen phänomenologischen Abschnitte. Und drittens möchte ich einen Vorschlag machen, wie diese Zeitform reiner Gegenwart zu begreifen sein könnte, nämlich als Entfaltung eines neuen Mythos, in dem sich zyklisch die Wiederkehr des Immergleichen vollzieht. Und viertens und abschließend möchte ich auf die mögliche Sprengung des Mythos durch eine andere Zeitlichkeit kommen, die die Zeitlichkeit des Ereignisses ist. Anders als es aber vielleicht diese Rede von der Sprengung nahelegt, ist hier nun nicht Zeitlosigkeit gegen Zeit gestellt, sondern die Schwierigkeit ergibt sich daraus, dass mit dem Ereignis gerade nicht die Zeit der zeitlosen Zeit aufgedrängt wird, sondern eine andere Zeit sich entfaltet. Beginnen wir also mit einem Blick auf unsere Gegenwart. In einem Buch, das im letzten Jahr erschienen ist und das sehr breite Beachtung erfahren hat, hat die amerikanische Literaturwissenschaftlerin Anna Kornblum die folgende These aufgestellt. In unserer gegenwärtigen Kultur und Ästhetik, so Kornblum, manifestiert sich ein umfassender und allgemeiner Stil, dessen entscheidendes Merkmal die Unmittelbarkeit oder das Unvermittelte, Direkte, das Instantane darstellt. Immediacy ist der englische Begriff, den sie verwendet. Und wir können es mit Unvermitteltheit oder noch besser mit Unmittelbarkeit übersetzen, wenn man da drin die Aussetzung von Vermittlung hört. Denn das ist gemeint. Unmittelbarkeit, die sich daraus ergibt, dass Vermittlungsprozesse ausgeschaltet werden. Wenn wir wiederum oder wenn sie wiederum von unserer gegenwärtigen Kultur spricht, dann meint sie mit unserer Kultur das, was sie Too Late Capitalism nennt. Und Too Late soll heißen, dass dieser Kapitalismus ohne Zukunft agiert. Die Formulierung nimmt die ziemlich weit verbreitete Bezeichnung vom Late Capitalism, also dem Spätkapitalismus, auf und überspitzt sie auf einen Moment des Über sich hinausseins. Also dieser Too Late Capitalism ist nicht nur in seiner späten Phase angelangt, sondern er hat sich überlebt, macht aber weiter wie eine Art Untoter oder einen Geist. Unmittelbar nun ist dieser zu späte Kapitalismus zu nennen, weil er nur noch das Hier und das Jetzt kennt, weil er eben nicht mehr auf die Zukunft rechnet. Und das Buch bringt insgesamt, glaube ich, diese These ziemlich gut im Titel unter, das nämlich heißt Immediacy or the Style of Too Late Capitalism. Hier stellen sich viele Fragen und ich glaube, man muss die Überlegungen sich etwas genauer anschauen, um das ein bisschen griffiger zu machen, diese These. Beginnen wir zunächst mit der Unmittelbarkeit. Unmittelbarkeit wird gewonnen, indem jede Form von Vermittlung ausgeschaltet wird. Unmittelbarkeit, so Kornbluh, bedeutet, ich zitiere, Direktheit, Wortwörtlichkeit und die Effekte dieser Unmittelbarkeit sind Sicherheit und Immersion. Sie untersucht diese These in verschiedenen Kapiteln, darunter drei sehr weit gefasste Bereiche kultureller Produktion, nämlich das Schreiben, vor allem das kreative Schreiben und die Literatur. Und zweitens diskutiert sie den Beginn des Videos bis hin zur digitalen Bildproduktion und dem Streaming. Und drittens diskutiert sie akademische Formen dessen, was sie Antitheorie nennt. Am besten lässt sich die von Kornbluh konstatierte Ubiquität der Unmittelbarkeit verdeutlichen, indem wir ein paar der Beispiele folgen, ihrer Beispiele folgen. Erstes Beispiel. Gleich zu Beginn des Buches, ich glaube literal auf Seite 1, führt sie den Trend zu immersiven Ausstellungen großer Blockbuster-Kunst an. Ihr Beispiel ist eine immersive Van Gogh-Experience, heißt es. Eine Ausstellung, die eine immersive Erfahrung der Kunstwerke des Malers ermöglicht, also das mehrdimensionale, multimediale Eintauchen in die Werke Van Goghs mit 3D-Brillen, 360-Grad-Projektionen, Soundinstallationen etc. Im Rahmen dieser Experience, die in vielen amerikanischen, europäischen, asiatischen Städten bereits gelaufen ist, aber es gibt, muss man dazu sagen, noch mindestens zwei vollkommen ähnliche Van Gogh-Shows und unzählige andere, die sich anderen Künstlerinnen und Künstlern widmen. Also in dieser Van Gogh-Show wurde dann als ein Teil des Programms den Besucherinnen und Besuchern angeboten, an einer in diesen Räumen der Show selbst ausgerichteten Yoga-Klasse teilzunehmen. Kornbluh schreibt dazu, Zitat, Sonnenaufgangstraining ist die ultimative amerikanische Maximierung der nicht traditionellen Kunsterfahrungen, die seit einigen Jahren in Europa grassieren, indem sie ganzer Körper, ganzer Geist Entertainment mit dem unersättlichen Streben nach Wellness, Realität und virtueller Realität, Kunst und Theater, Phantasmagorie und Yoga verschmelzen, wobei der Zuschauer vom Spektakel eingenommen wird. Zitat Ende. Also am Beispiel der immersiven Van Gogh-Ausstellung lässt sich nachvollziehen, wie die verschiedenen Trends zusammenkommen, die allesamt auf die Verschmelzung von Körper und Geist abzielen und den Zuschauer direkt adressieren, ihn in das Spektakel hineinziehen. Genau das will ja die Rede vom Immersiven ausdrücken. Also könnte man das erste Phänomen das der Immersion nennen. Und zweites Beispiel. Das zweite Beispiel entnehme ich dem Bereich des Schreibens. Kornbluh verfolgt zunächst statistisch die Entwicklung der Erzählhaltung im Roman. Sie ist ja eigentlich Literaturwissenschaftlerin. Und der Aufstieg des Romans beginnt im 18. Jahrhundert mit Erzählungen aus der Perspektive der ersten wie auch der dritten Person. Aber diese Entwicklung kippt dann sehr schnell und die Erzählperspektive der dritten Person gewinnt schließlich deutlich die Oberhand. Diese Entwicklung bleibt 250 Jahre konstant, bis Ende der 1970er Jahre die Erzählperspektive der ersten Person wieder zunimmt und dann sozusagen einen rasanten Aufstieg bis heute markiert. Es ist vor allem das autofiktionale Werk des Norwegers Karl Ove Knausgård, das für Kornbluh einen Ausdruck der Wendung gegen Fiktionalität darstellt. Sie versteht dieses Werk als Symptom einer Krise der Werte, die nur noch das unmittelbar phänomenale Geschehen anerkennt. Und etwas allgemeiner schreibt sie, ich zitiere nochmal Kornbluh, die nackte Ablehnung der Fiktionalität durch die Autofiktion ist somit nur der selbstbewusste Ausdruck einer viel umfassenderen Tendenz der Repräsentation, den unpersönlichen, phänomenfeindlichen, spekulativen Blickwinkel aufzuheben, der den Roman in seiner gesamten Geschichte geprägt hat. Zitat Ende. Auch hier möchte ich es nochmal kurz wiederholen. Für Kornbluh ist der breite Trend zur Autofiktion, also wie er sich auch im sogenannten Memoir in der amerikanischen Literatur beispielsweise ausdrückt, was bei uns meist als Essay figuriert, dieser Trend zur Erzählung im Ausgang vom eigenen Erlebnis, dieser Trend ist für Sie ein Zeichen der Abwendung vom spekulativ Allgemeinen. Das heißt, man könnte das zweite Phänomen das der Fiktionsabwehr nennen. Und schließlich noch ein drittes Beispiel, das ich Ihrem Kapitel mit dem Titel Video entnehme. Hier geht es zunächst um den Einfluss des Videos auf das klassische Fernsehen und dann aber vorrangig um die Modifikation durch das Streaming. Eine Zunahme, und was Sie feststellt, ist eine Zunahme an Produktion bei gleichzeitiger Annäherung der Inhalte. Das kennt wahrscheinlich jeder dieses Phänomen. Und ich zitiere nochmal Kornbluh. Diese Irrelevanz der Handlung ist integraler Bestandteil des Spektakels, da visuelle Extreme die Handlung obsolet machen und stattdessen dem erlebten Exzess den Vorrang geben. Solche Formen des Exzesses vereiteln die Zusammenfassung und verlangen eine andere Art von Zuschauerengagement als das Zuschauen für die Handlung. Das Reiten auf Wellen. Zitat Ende. Das heißt also, die Steigerung exzessiver Handlungen und exzessiver Visualisierung wirken sich so aus, dass die Handlungen geradezu unterminiert werden. Die auf narrative Handlungen ausgerichtete Aufmerksamkeit wird abgelöst durch eine Kette exzessiver spektakulärer Momente. Und deshalb würde ich sagen, nennen wir das dritte Phänomen das der Narrationsverhinderung. Immersion, Fiktionsabwehr, Narrationsverhinderung, das sind wohlgemerkt jetzt meine drei Titel für von mir ausgewählte Beispiele aus Kornbluh, lassen sich als Mechanismen der Unmittelbarkeit verstehen. Und ich habe diese Beispiele zusammengestellt, weil ich denke, dass sich an ihnen beispielhaft nachvollziehen lässt, wie Vermittlung ausgeblendet wird. Vermittlung bedeutet Abstände, Zwischenräume, die in der Immersion suspendiert werden. Vermittlung bedeutet Differenz in und zur Realität, die mit der Abwehr der Fiktion aus der Literatur ausgesondert wird. Und Vermittlung bedeutet die Verknüpfung differenzieller Momente zu einer Geschichte, die mit der Verhinderung der Narration unmöglich gemacht wird. Mit dem Ausdruck des Too Late Capitalism schließt Kornbluh dann wiederum an die Analysen des Literaturwissenschaftlers und Philosophen Frederick Jameson an. Jameson, der den Begriff des Late Capitalism, wie schon erwähnt, als kulturelle Logik der Postmoderne entwickelt hatte, hatte die Postmoderne vorrangig als eine, Zitat, oder als eine Zeit der Heterogenität ohne Norm beschrieben. Und demgegenüber stellt Immediacy nun, Zitat Kornbluh, tiefe Körperlichkeiten, Affekt und polarisierte Extreme. Und während die Postmoderne das Ende der Geschichte verkündet hatte, zeugt Immediacy laut Kornbluh nun von einer Krise der Zukünftigkeit, einer Krise des Zukünftigen, einer Krise der Zukunft überhaupt. Weshalb nun diese Krise des Zukünftigen? Weil der Ökozid, also der Tod des Umweltsystems, bereits in diese Gegenwart eingeschrieben ist. Das Too Late ist also zunächst einmal so zu verstehen, die Zukunft ist bereits entschieden, die Katastrophe findet bereits statt, die Zukunft als solche ist ausgeschaltet. Immediacy bezeichnet also die Ausschaltung der Vermittlung als Angleichung von Differenzen. Ohne Differenzen im unmittelbaren Stream sind keine Vermittlungen nötig. Und Immediacy bedeutet somit die Aussetzung der klassischen Leistung, die der Vermittlung zugesprochen wird, nämlich die Ausschaltung von Sinnstiftung. Beispielsweise, nur ein Beispiel unter vielen, in der Kunst, in der keine Botschaft mehr vermitteln werden solle, so Kornbluh, und kein Ziel mehr erreicht werden solle, sondern Buchstäblichkeit und Direktheit im Vordergrund stehen. Bei Kornbluhs These handelt es sich übrigens, das nur ergänzend, nicht um eine medienkritische These, also sondern es ist letztlich eine ökonomische. Es geht ihr nicht darum, dass beispielsweise die vernetzten Medien den allgemeinen Takt unserer Zeit beschleunigen. Die Medien selbst sind für Kornbluh und das mediale Geschehen sind für Kornbluh und auch die vernetzten Medien nur ein Ausdruck eines an sich ökonomischen Geschehens. Und diese ökonomische Bedingtheit der Unmittelbarkeit resultiert aus einer stagnierenden Produktivität des Kapitalismus. Und als Antwort auf die sinkende Produktivität wird versucht, durch eine Beschleunigung und Intensivierung der Zirkulation neuen Profit zu generieren. Auch in dieser ökonomischen These zeichnet sich die Abwendung von der Zukunft ab, denn die Absicherung des Profits durch die Zirkulation allein wird die Produktivität auf mittlere Sicht nicht ersetzen können. Das Bild, also das Kornbluh zeichnet, ist eigentlich das einer selbstreferenziellen Zirkulation, die sich nur fortsetzt, weil sie im Zirkel des Imaginären befangen bleibt, eines gegen das andere setzt, aber unfähig ist, jedwede Unterbrechung ihres Selbstbildes oder jedwede Unterbrechung im Kontakt zum anderen zu akzeptieren somit keine Vermittlung hinnehmen kann und schließlich auf die Bahn einer perpetuierenden Wiederholung desgleichen geschickt wird. Und wenn das Subjekt dieser Wiederholung von ihr als narzisstisch bezeichnet wird, dann wird schließlich auch deutlich, dass auch dieses Subjekt keine Zukunft kennt, da die Wiederholung desgleichen keine Änderung will und auch nicht erträgt und somit nicht zu etwas Neuem gelangen kann und nicht zu einer Änderung, sondern allein zu einer Wiederholung gelangt. Wir können festhalten, dass Kornbluh die Zirkulation als perpetuierende Wiederholung desgleichen fasst, als ein zyklisches Geschehen, in dem das Neue unmöglich wird, weil das Neue eben die Unterbrechung und die Absetzung vom Alten erforderlich macht. Wo es jedoch keine Vermittlung gibt, da werden Unterschiede, Risse, Brüche überhaupt nicht anerkannt. Das andere ist eben nur das Gleiche. Und wir können festhalten, dass diese zyklische Wiederholung desgleichen die Perspektivierung einer Zukunft unmöglich macht und dass das Zeitenende als Gegenwart der Apokalypse in die Gegenwart als Apokalypse eingetragen wird. Hier aber an dieser Frage des Zeitenendes als Gegenwart der Apokalypse tritt eine Schwierigkeit der Darstellung auf. Es ist ja eine Paradoxie der Idee der Apokalypse, dass sie das Ende der Zeit in der Zukunft anzeigt. Also ein zukünftiges Ende der Zeit, das einer Totalität der Zeit Ausdruck gibt. Von der Apokalypse zu sprechen, bedeutet, die gesamte Zeit als Totalität zu umfassen und sie als solche in der Zukunft für beendet zu erklären. Es wird alles an ein Ende gekommen sein. Die Apokalypse ist dann selbst ein Moment in der Zeit, eben in der Zukunft. Wenn es aber anders gedacht ist, wenn, wie bei Kornbluh, sie bereits im Begriff ist, sich zu vollziehen, also nicht an einem Punkt in der Zukunft liegt, sondern in die Gegenwart eingetragen ist, dann ändert sich die Zeitstruktur. Kornbluh reiht sich da in ein Denken der Apokalypse ein, wie es beispielsweise auch bei Slavoj Žižek oder Alenka Cupančič zu finden ist. Hier wird die Apokalypse nicht als ein zukünftiges Risiko oder eine zukünftige Möglichkeit verstanden, der wir auszuweichen haben oder auf die wir hinlaufen, sondern als ein Moment der Gegenwart. Die drohende Apokalypse, von der wir beispielsweise in der Form des Anthropozän sprechen, ist kein Moment, das einer freien und beeinflussbaren Zukunft angehört. Ganz im Gegenteil, wir wissen, dass die Prozesse, die sie einleiten, schon längst begonnen sind. Und wir wissen es, wie Alenka Cupančič argumentiert, weil wir begonnen haben, uns an sie zu gewöhnen, weil bereits ein Normalisierungsprozess eingetreten ist. Und wir sind mitten in jedem Prozess, der als Apokalypse beschrieben wird. Und das führt auf ein anderes Ergebnis. Denn während früher die Apokalypse als die plötzliche und vollkommene Auslöschung allen Lebens, beispielsweise im Atomtod, gedacht wurde, so führt die Tatsache, dass die apokalyptischen Entscheidungen bereits getroffen wurden, dazu, so Cupančič, dass die Apokalypse dauert, dass sie selbst eine zeitliche Ausdehnung entfaltet. Ich zitiere dazu eine kurze Stelle aus einem Text von Alenka Cupančič. Die Apokalypse kann Zeit brauchen, sogar eine Menge Zeit. Sie ist nicht notwendigerweise ein instantanes Geschehen, sondern kann dauern und dauern. Lange genug, dass eine andere Welt und eine andere Geschichte stattfinden, bevor alles endet. Wir könnten auch sagen, das finale Ergebnis der Apokalypse, totale Auslöschung, ist die Bedeutungslosigkeit selbst. Das Problem ist, dass die Apokalypse nicht so sehr das Ende der Welt ist, als vielmehr zunächst und vor allem die Enthüllung einer neuen Welt. Zitat Ende. Dieser Satz ist zunächst einmal interessant, insofern er zunächst an die biblische Bedeutung der Apokalypse anschließt, die eben dies besagt. Der Untergang der Welt ist der Anbruch eines neuen Reiches, eines göttlichen Reiches, das seinerseits, so sagt es die Offenbarung des Johannes, 1000 Jahre dauern wird. An diesem Moment der Apokalypse bleibt ja etwas Widersinniges. Das Ende der Zeit ist der Anbruch einer anderen Zeit in der biblischen Apokalypse. Bei Cupančič aber geht es nicht um das andere Reich, in dem sich eine andere Zeit entfaltet, sondern es geht darum, dass dieses Ende selbst einen Verlauf in der Gegenwart hat, dass das Ende dauert, dass es sich selbst in der Zeit der Gegenwart vollzieht. Natürlich kann es immer noch ein Ende aller Zeiten geben, aber dieses Ende wiederum ist dann bedeutungslos. Was am Ende noch bedeutsam für uns ist, ist der Verlauf des Endes. Und Cupančič stellt zwei Möglichkeiten vor, mit dieser Gegenwart des Endes umzugehen. Entweder wir lassen uns darauf ein, dass wir nicht wissen, wie wir handeln sollen und wir beginnen, mit dieser Ungewissheit umzugehen und aus ihr heraus unser Handeln neu zu bestimmen. Um also das Ende zu ändern, oder aber wir ignorieren diesen Zustand. Heutzutage, so Zupanchic, neigen wir dazu, diesen Zustand auf eine höchst trickreiche Weise zu ignorieren. Wir ignorieren ihn nicht einfach in dem Sinne, dass wir einfach so tun, als gäbe es ihn nicht, sondern in genau entgegengesetzter Weise. Wir ignorieren ihn, indem wir ihn normalisieren und anerkennen. Wir wissen Bescheid und dieses Bescheidwissen hilft uns, von jeder affektiven Reaktion abzusehen, sodass wir nicht in Panik geraten, aber eben auch nicht handeln. Das heißt, wir leugnen den Zustand durch eine Form des Bescheidwissens. Zupanchic hat für diese Ignoranz durch Anerkennung den Begriff der Verleugnung neu aufgenommen. Die Verleugnung vollzieht sich in vollem Tageslicht des Bewusstseins. Wir wissen also, dass das Ende schon da ist, aber wir handeln eben dennoch nicht. Und dass wir nicht handeln, das machen wir uns möglich, indem wir uns ausschließlich auf das Wissen konzentrieren. Ich denke, man kann diesen Aspekt in die Beschreibung der Kultur des Unmittelbaren mit aufnehmen. So wie die Kultur des Unmittelbaren, also das, was Kornbluh beschreibt, ein Ausdruck der Gegenwart der Apokalypse ist, weil in ihr keine Zukunft mehr benannt ist, so ist sie zugleich ein Ausdruck der Leugnung der realen Bedrohung und der Leugnung der realen Ungewissheit, die uns prägt. Daraus folgt eine wichtige Konsequenz. Denn wenn die Gegenwart der Apokalypse darin besteht, ihre Wirklichkeit nicht anzuerkennen, also sie zu leugnen, dann ist ihr eigentlicher Gehalt, das eigentliche Wesen der Apokalypse, weniger im objektiven Bereich der Überschwemmungen, Erwärmungen oder Naturzerstörungen zu suchen, sondern vielmehr in der Unfähigkeit, ihr entgegenzutreten. Die Apokalypse ist dann subjektiv. Objektiv gesehen verläuft die Apokalypse in der Zeit. Subjektiv jedoch wird sie durch die Ausblendung der Zeit geleugnet. Die Frage, die sich stellt, ist nicht allein die nach der reinen Gegenwart, sondern die nach dem Zusammenhang der Auflösung der Zeit in reiner Gegenwart und nach dem Ende der Zeit in der Apokalypse. Bei Kornbluh, wie bei Zupanchic, wird das Ende in die Gegenwart hineingenommen. Aber Zupanchic zeigt auf, dass die Gegenwart der Apokalypse eine eigene Zeitlichkeit entfaltet, dass die Apokalypse sich in der Zeit entfaltet, zeitlich ist. Immersion, Fiktionsabwehr, Narrationsverhinderung, die Beispiele, die ich ausgewählt hatte, um die Suspension der Vermittlung darzustellen, sind allesamt Techniken, die für Kornbluh aus der Vergeblichkeit resultieren, das Ende dieses Planeten noch abzuwenden. Sie sind ein Ergebnis der apokalyptischen Wirklichkeit. Aber, mit Zupanchic gewendet, sind sie auch Techniken, diese Differenz in der Zeit, mit der die Apokalypse in die Gegenwart eingetreten ist, zu verleugnen. Ich komme zum zweiten, etwas kürzeren Abschnitt meines Vortrags. Viel kürzeren, falls Sie jetzt gedacht haben, um Gottes Willen. Dafür ist der dritte wieder länger. Als ein zentrales Moment der Permanenz der Gegenwart benennt Kornbluh, ich hatte das bereits erwähnt, die Stagnation ökonomischer Produktion. Diese Stagnation prägt die globale kapitalistische Produktion seit den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts und sie drückt sich aus in Arbeitslosenzahlen, Lohnrückgängen, Rückentwicklung sozialer Leistungen, Rückgängen bei Investitionen und Neugründungen etc. Diese Stagnation der Produktion wiederum führt zu einem Anschwellen der Zirkulation der Waren. Der Stil der Unmittelbarkeit resultiert dann vorrangig aus dem zeitgenössischen Produktionsmodus, der Gewinne daraus generiert, dass Vermittlungsinstanzen der Produktion ausgeschaltet werden. Also Amazon statt Einzelhandel, Airbnb statt Hotel, Online-Banking statt Filiale. Zirkulation hat den Vorrang vor der Produktion. Diese angeschwollene Zirkulation ist schon verschiedentlich beschrieben worden, vor kurzem beispielsweise nochmal in dem Buch Cybernetic Circulation Complex von Alessandra Mularoni und Nick Dyer Whittleford. Und diese beiden Autoren beschreiben die verstärkte Zirkulation vor allem in Bezug auf die technologischen Innovationen zunehmender Vernetzung. Und auch für die beiden ersetzt die Zirkulation nicht die Produktion, sondern sie bringt eine veränderte Produktion hervor. Und das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Die Unternehmen dessen, was sie den Cybernetic Circulation Complex nennen, die produzieren, schreiben die beiden, aber sie produzieren eben technische Mittel und Datenzentren, die die Zirkulation beschleunigen. Sie produzieren mit anderen Worten Beschleunigung. Sie produzieren Zirkulation, könnte man auch sagen. Und sie weisen darauf hin, dass die allgemeinen Produktionsmittel, von denen Marx gesprochen hatte, im 21. Jahrhundert nicht mehr Tunnel und Straßen sind, sondern dass wir nun von Cloud Computing und Datenzentren sprechen müssen. Produktionsmittel werden also zu Zirkulationsmitteln. Ich möchte aber, um an den ersten Abschnitt anzuschließen, die Zirkulation noch einmal über ihren subjektiven Typus hin oder auf ihren subjektiven Typus hin untersuchen. Die politische Entsprechung zur freigesetzten ökonomischen Zirkulation, darauf hat Alain Badiou immer wieder hingewiesen, ist das demokratische Subjekt. In seiner Neuübersetzung von Platons Politeia hat Badiou eine aktualisierte Version von Platons Kritik des Demokraten entworfen, die diese Desorientierung auf den Punkt bringt. Und ich möchte diese längere, aber recht kurzweilige Charakteristik Ihnen gerne kurz vorlesen. Also aus sozusagen Badiou's Platon-Übersetzung. Zitat: Der demokratische Mensch lebt ausschließlich im Hier und Jetzt. Er achtet kein Gebot als das seines wechselhaften Verlangens. Heute veranstaltet er ein feuchtfröhliches Gelage, morgen schwört er ausschließlich auf Buddha, Fastenstrenge, Quellwasser und Nachhaltigkeit. Am Montag bringt er sich auf dem Hometrainer stundenlang in Form. Am Dienstag schläft er den ganzen Tag durch, dann raucht er und schlemmt er ein bisschen. Am Mittwoch gibt er feierlich bekannt, dass er sich der Philosophie widmen wolle, zieht es dann aber doch vor, nichts zu tun. Am Donnerstag entflammt er mittags für Politik, speit Gift und Galle gegen die Ansichten seines Nachbarn und schießt nicht weniger scharf gegen den Konsumwahnsinn und die Gesellschaft des Spektakels. Abends sitzt er dann im Kino und sieht einen Schinken, der vor blutigen Schlachten vor mittelalterlicher Kulisse nur so strotzt. Er kehrt heim, legt sich schlafen und träumt von seinem Engagement im bewaffneten Kampf zur Befreiung der unterdrückten Völker. Am nächsten Tag kommt er verkatert zur Arbeit und versucht vergeblich, die Sekretärin im Nachbarbüro zu verführen. Ach, wie hat er sich geschworen, Geschäfte zu machen? Immobilien, die Boni gehören ja schon praktisch alle ihm. Dumm nur, dass gerade Wochenende ist und Krise. Naja, nächste Woche sieht man dann weiter. Das ist sein Leben, immerhin. Kein Plan, kein Gedanke, aber doch ganz nett. Ja, glücklich. Vor allem so frei wie nichtssagend. Die Freiheit um den Preis der Belanglosigkeit. Ein schönes Schnäppchen. Zitat Ende. Das demokratische Subjekt zeichnet sich also dadurch aus, dass es von einem zum anderen springt, dass es seine Absichten und Ziele wechselt oder fallen lässt wie Launen, aber gleichzeitig ihnen nachhängt wie naiven Liebeleien. Dieser gesamte Ablauf drückt eine Disziplinlosigkeit der Zeit aus, wie Badiou das nennt. Wir finden in der Beschreibung Badiou's sämtliche Merkmale, die bei Cornbluh eine Rolle spielen, um den Typus eines Subjekts herum versammelt. Was in dieser Beschreibung Badiou's allerdings über die bei Cornbluh verzeichneten Elemente hinausgeht, ist eben dieses Moment der ziellosen Spielerei mit Vorstellungen, die über die direkte Logik des Marktes und der tierischen Bedürfnisbefriedigung hinausgehen. Also beispielsweise der Traum vom Engagement im bewaffneten Kampf oder die Idee, Philosophie zu treiben oder aber der Wechsel zu einem politischen Fanatismus an einem Abend. Wir können von hier aus einen Sprung machen, der vielleicht etwas gewagt ist. Aber wenn wir diese Form des demokratischen Subjekts, das in der Wirklichkeit der Zirkulation lebt, noch einmal mit der Frage nach der Präsenz der Apokalypse verbinden, müssten wir dann nicht sagen, dass diese Präsenz der Apokalypse, ihre subjektive Wirklichkeit, sich ablesen lässt an der Ideenlosigkeit des demokratischen Subjekts, an seiner Unfähigkeit, sich im Ideellen zu orientieren, sich Orientierungspunkte zu setzen, die der direkten Marktlogik oder aber der körperlichen Bedürfnisbefriedigung entzogen sind. Ist mit anderen Worten die Gegenwart der Apokalypse nicht Ausdruck einer geistigen, ideellen Realität? Ist mit anderen Worten die Gegenwart der Apokalypse nicht in der Unfähigkeit zu suchen, eine Orientierung aufrechtzuerhalten, die sich der beständigen Zirkulation widersetzt? Und ist mit nochmal anderen Worten die Gegenwart der Apokalypse dann nicht darin bestimmt, weniger ein Ende des Planeten als vielmehr ein Ende des Denkens zu sein? Und damit komme ich schon zum dritten Abschnitt. Wie versprochen ging das schnell. So lang ist der dritte jetzt auch nicht, also nicht, keine Sorge. Ich möchte jetzt in dem dritten Teil die Beispiele, die ich bei Anna Cornbluh aufgenommen habe, noch einmal anders fassen. Und zwar die reine Gegenwart, die keine Unterscheidung möglich macht, also die keine Zukunft mehr kennt. Diese Gegenwart ist ja dennoch eine Zeit, die vergeht. Und ich würde Cornbluhs Argument gerne zuspitzen. Denn die Gegenwart, die vergeht, ist als reine Gegenwart, die vergeht, eine Gegenwart, die wiederkommt. Sie ist nicht Gegenwart als ein beständiges Bestehen desgleichen, also als Unterbrechung der Zeit, sondern sie ist Gegenwart als Wiederkehr desgleichen. Sie ist zyklische Zeit, in der das Gleiche immer wiederkehrt und so die Unterscheidung von Vergangenheit, Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft aufgehoben wird. Sie ist eine Zeit, die kein Bruch, keine Unterbrechung mehr kennt. Es ist die Zeit des Mythos. Und jemand, der den Kapitalismus in seiner ersten Hochphase im 19. Jahrhundert beobachtet hat und ihn mit dem Mythos zusammengedacht hat, war Walter Benjamin. Im Passagenwerk schreibt Benjamin, ich zitiere, der Kapitalismus war eine Naturerscheinung, mit der ein neuer Traumschlaf über Europa kam und in ihm eine Reaktivierung der mythischen Kräfte. Zitat Ende. Aber was bedeutet nun eine solche Reaktivierung mythischer Kräfte? Es findet sich bei Benjamin keine ausgearbeitete, vollständige Theorie des Mythos, wenngleich er Zeit seines Lebens sich an Figuren des Mythos und an einer Kritik des Mythos abarbeitet. Ich möchte nur ganz kurz einige grundsätzliche Momente von Benjamins Denken des Mythos umreißen, mit dem Ziel eben, den Mythos als eine Zeitstruktur herauszustellen, die uns hilft, die zeitliche Erscheinung der allgegenwärtigen Zirkulation zu verstehen. Dazu müssen wir uns durch ein paar Begrifflichkeiten arbeiten, aber das geht schnell, die Benjamin in seinen Überlegungen zum Mythos miteinander verknüpft. Schicksal, Schuld und eben die zyklische Zeitstruktur. Benjamin hat in verschiedenen Phasen seines Werkes verschiedene Aspekte des Mythos herausgestellt. Also Sie finden beispielsweise zentrale Elemente im Aufsatz zu Goethes Wahlverwandtschaften oder dann im Aufsatz zur Kritik der Gewalt und später schließlich eben in dem fragmentgebliebenen Passagenwerk. Ich werde auf diese ganzen weitreichenden Zusammenhänge hier nicht eingehen können, sondern ich möchte eben nur einzelne Punkte herausgreifen, die für uns hier wichtig sind. Mythisch ist für Benjamin zunächst einmal eine Gewalt. Und diese setzt die erste Form des Rechts. Benjamin hat die Frage des Rechts immer ausgehend vom Mythos diskutiert. Das Recht in seiner ersten Setzung, die auf nichts zurückverweisen kann, als auf sich selbst, dieses Recht ist für Benjamin eine mythische Gewalt. Sie setzt dieses Recht um ihrer selbst willen und dieses gewaltsam gesetzte Recht trifft dann als erstes Recht auf alles Lebendige, auf das Lebendige überhaupt. Das mythische Recht ist also eine Form des Naturrechts, die alles Lebendige für die Tatsache seiner Existenz richtet. Das Schicksal wiederum ist für Benjamin eine zentrale Begrifflichkeit, mit welcher er den mythischen Zusammenhang fasst. Zitat, Schicksal ist der Schuldzusammenhang des Lebendigen, so heißt es an einer berühmten Stelle. Aber hier ist nicht die moralische Schuld des Lebendigen gemeint, die sich hinter seinem Rücken zu einem Schicksal zusammenbraut, wie man es vielleicht verstehen könnte, sondern die Schuld, von der Benjamin spricht, ist keine moralische Schuld der Verfehlung, derer der Mensch sich schuldig gemacht hat, sondern sie ist in einem mythischen Zusammenhang die bloße Schuld des Daseins. Schicksal ist ein Schuldzusammenhang, nicht allein deswegen, weil die Menschen sich der Natur überlassen oder weil sie ihr Schicksal nicht in die eigenen Hände nehmen, sondern Schicksal ist eben ein Schuldzusammenhang durch die bloße Existenz. Zunächst einmal verkörpert beispielhaft in der Ursünde. Benjamin aber trägt eben diesen Schuldbegriff weiter und überführt das Schuldverhältnis in ein Verhältnis von Geschichte überhaupt. Ich zitiere noch einen Satz von anderer Stelle. Die höchste Kategorie der Weltgeschichte, um die Einstimmigkeit des Geschehens zu verbürgen, ist Schuld. Jedes weltgeschichtliche Moment ist verschuldet und verschuldet. Zitat Ende. Geschichte ist somit für Benjamin immer schuldend und verschuldend. Sie führt auf etwas hin und sie kommt aus etwas her. Sie verschuldet etwas, indem sie einen anderen Weltzustand hervorruft, aber sie schuldet auch den vorigen Weltzuständen ihre Herkunft. Schuld ist also eine genealogische Kategorie. Das Schicksal ist Schuldzusammenhang und ist somit der Begriff einer Relation, die in der Zeit angeordnet ist. Es geht um Entstehen und Vergehen, indem jeder vorige Zustand auf den nächsten verweist und jeder gegenwärtige auf den vorangegangenen zurückreicht. Aber warum von Schuld sprechen und nicht etwa von Ursache und Wirkung? Benjamin merkt dazu etwas kryptisch an, dass Ursache und Wirkung keine Totalität bestimmen können. Und wir können vielleicht sagen, dass eine Ursache, also wenn man es als Verhältnis von Ursache und Wirkung begreift, dass eine Ursache so sehr auf die Wirkung bezogen ist, dass Ursache und Wirkung nicht als selbstständige Kräfte verstanden werden können. Schuld aber ist für Benjamin eine Frage des Rechts, die den Schuldenden als selbstständige Kraft setzt. Also es gibt eine Unterscheidung in dem Schuldverhältnis, die es ermöglicht, beide Parteien als selbstständige Kräfte zu verstehen, und das ist scheint sein Argument zu sein, warum es eben nicht über Ursache und Wirkung geht. Ein Teil des Arguments. Das Schicksal also fasst diese Relation des Schuldens und Verschuldens und somit können wir im Schicksal nun die zeitliche Ordnung des Mythos finden. Ich zitiere nochmal Benjamin. Die Zeit des Schicksals ist die Zeit, die jederzeit gleichzeitig, nicht gegenwärtig, also die jederzeit gleichzeitig, nicht gegenwärtig gemacht werden kann. Sie steht unter der Ordnung der Schuld, die in ihr den Zusammenhang bestimmt. Sie ist eine unselbstständige Zeit und es gibt in ihr weder Gegenwart noch Vergangenheit noch Zukunft. Zitat Ende. Die Formulierung von einer Zeit, die gleichzeitig gemacht werden könne, ist ebenfalls etwas undeutlich und bedarf der Klärung. Die Zeit des Mythos, sagt Benjamin, ist eine unselbstständige Zeit und in einem anderen Aufsatz, in dem Benjamin diese Stelle fast im Wortlaut übernimmt, führt er aus, dass diese Zeit des Mythos parasitär sei und dass sie, Zitat, auf die Zeit eines höheren, weniger naturhaften Lebens parasitär angewiesen sei und keine Gegenwart habe. Sie hat keine Gegenwart aufgrund ihrer Unselbstständigkeit, durch die sie sich nur vollziehen kann, indem sie auf eine andere Zeit sich parasitär anzuheften vermag. Das scheint nun zunächst zu besagen, dass eine andere Form des Lebens und eine andere Form der Zeitlichkeit, also irgendwie sowas wie wirkliche Zeit oder selbstständige Zeit, dem Mythos vorangehen muss. Aber wir haben es nicht mit zwei verschiedenen Zeiten zu tun, die einander vielleicht ablösten. Da Benjamin auch davon spricht, dass die Zeit des Schicksals eben jederzeit gleichzeitig gemacht werden könne, ist die Zeit des Schicksals nicht einfach eine sekundäre, aufgesetzte, kontingente oder nicht notwendige Zeit. Sie ist vielmehr eine Zeit, die jederzeit aufbrechen kann. Die mythische Zeitordnung des Schicksals ist eine beständige Möglichkeit. Sie kann also nicht einmal für alle Zeiten überwunden werden. Mythos vorbei, Aufklärung kommt, sondern sie kann jederzeit wiederkehren, sie kann jederzeit aufbrechen. Die Zeit des Mythos ist eine parasitäre Zeit, die jederzeit sich der Geschichte bemächtigen kann. Und dieses jederzeit beschreibt den zweiten Moment ihrer zyklischen Form. Sie ist nicht nur zyklisch, weil sie alles in den immer wiederkehrenden Zusammenhang von Schuld und Verschuldung einrollt. Also es ist immer Schuld und Verschuldung. Und deswegen ist es sozusagen immer das Gleiche, was wiederkommt. Sondern sie ist auch zyklisch, weil sie in ihrer Erscheinung nicht einfach gegeben ist, die mythische Zeit, sondern immer wiederkehrt. Im Fragment gebliebenen Passagenwerk, in dem Benjamin einen Blick auf das Paris des 19. Jahrhunderts werfen wollte, um in ihm sowohl der Konstruktion des Kapitalismus als auch den verlorenen Formen des Kollektivs nachzuspüren, notiert er folgenden Satz. Ich zitiere, die ewige Wiederkehr ist die Grundform des urgeschichtlichen mythischen Bewusstseins. Und es ist wohl eben dann darum ein mythisches, weil es nicht reflektiert. Zitat Ende. Und er hält gleichermaßen fest, worum es ihm selbst geht, nämlich um die, Zitat, Auflösung der Mythologie in den Geschichtsraum. Und damit wäre dann der Gegensatz gesetzt. Also mythische Zeit ist Zeit ohne Reflexion, die es in einer Zeit der Reflexion im Geschichtsraum aufzulösen gilt. Allerdings, und ich habe darauf schon angespielt, haben wir es nicht mit einer einfachen Ablösung der Zeitlosigkeit im Mythos durch die Zeit oder einer Ablösung des Irrationalen durch das Rationale zu tun, sondern die Entgegensetzung, mit der wir es zu tun haben, lässt sich am besten um das Paar von selbstständig und unselbstständig sammeln. Wenn der Geschichtsraum jener Zusammenhang ist, in welchem sich die Gegenwart aus einem Bezug zur Vergangenheit wie zur Zukunft speist, dann ist die mythische Ordnung jene, in der diese Bezüge nicht deshalb ausgesetzt sind, weil immer wieder dieses oder jenes Geschehen eintritt oder diese oder jene Erfahrung sich abzeichnet, sondern weil sie als unselbstständige Zeit immer wieder den Schuldzusammenhang hervordrängt, also die selbstständige Zeit unterminiert, ihr durch den Hinweis auf die Schuldordnung die Abhängigkeit einträgt. Die unselbstständige Zeit des Mythos unterminiert jede selbstständige Zeitordnung, lässt das Selbstständige zu einem Unselbstständigen verkommen. Wer auf diese unselbstständige Zeit schaut, entdeckt mit einem Wort von Adorno, Zitat, im historischen Jüngsten den Mythos als das längst vergangene, Natur als Urgeschichte. Zitat Ende. Aber auch hier nochmal, Natur als Urgeschichte muss wieder auf die Frage der wiederkehrenden Unselbstständigkeit zurückbezogen werden. Wenn Benjamin im beginnenden Hochkapitalismus Natur als Urgeschichte entdeckt, dann ist diese Urgeschichte keine Vorzeit oder kein Beginn von vorzivilisatorischen Zusammenhängen oder Ähnlichem. Es ist auch nicht die Geschichte eines Anfanges in der Natur oder sonst wie in irgendeiner Form vorgelagert, sondern es geht um die Enteignung der Selbstständigkeit, der Geschichte zu einer Unselbstständigkeit, die die Menschen wie die Dinge befällt. Nun hatte Benjamin in dem kleinen, aber berühmten Fragment über Kapitalismus als Religion von 1921 diesen Verschuldungszusammenhang bereits explizit auf den Kapitalismus bezogen. Der Kapitalismus, schreibt Benjamin, sei als Kunstreligion zu verstehen, der einen verschuldenden Kultus universalisiere und schließlich noch Gott in diesen verschuldenden Kultus einbeziehe. Dieser Kultus, also dieser Kult, ist in zeitlicher Hinsicht auf Permanenz gestellt. Ich zitiere Benjamin aus diesem Fragment: Es gibt da keinen Wochentag, schreibt Benjamin, keinen Tag, der nicht festtagt, in dem fürchterlichen Sinne der Entfaltung allen sakralen Pompes, der äußersten Anspannung der Verehrenden, des Verehrenden wäre. Zitat Ende. Jeder Tag bedeutet das also, ist Sonntag, der dem Kult gewidmet ist. Die Tage sind unterschiedslose Tage des Kults. Und so fließt hier erneut die Zeit ineinander. Der Kultus ist selbst einer der Unmittelbarkeit. Nochmal Benjamin. Es hat in ihm alles nur unmittelbar mit Beziehung auf den Kultus Bedeutung. Er kennt keine spezielle Dogmatik, keine Theologie. Zitat Ende. Und wir können übersetzen, im Kultus des Kapitalismus ist jede Vermittlung ausgesetzt. Das instantane, direkte, wortwörtliche gilt. Und auch eine Dogmatik oder Theologie ist nicht notwendig, da das Ding wie der Mensch direkt dieser Kult sind. Oder um es mit Werner Hamacher zu sagen, im Kultus des Unmittelbaren werden Mittel durch Zwecke ersetzt und zeitliche Distanzen ebenso wie semiotische eliminiert. Wenn man dieses Fragment mit dem Passagenwerk zusammenschließt, dann ließe sich auch sagen, im Kult des Kapitalismus wird die Verschuldung in der Form der Ware universalisiert, die die Unmittelbarkeit des Kults direkt verkörpert. Waren und die ihnen entsprechenden Lebensformen werden im Kapitalismus nicht ideologisch aufgeladen, sondern sind, wie Benjamin im Exposé zum Passagenwerk festhält, Zitat, in unmittelbarer Präsenz sinnlich verklärt. Und Adorno notiert in einem Brief an Benjamin, sehr knapp und prägnant, Zitat, ich notiere die Formel, Mythos ist nicht die klassenlose Sehnsucht der wahren Gesellschaft, sondern der objektive Charakter der entfremdeten Ware selber. Zitat Ende. Der Kapitalismus als Kultreligion treibt also den Mythos auf die Spitze, so ließe sich sagen, weil in ihm nicht nur alles in den Mythos einbezogen ist, sondern weil er diese Welt, die vollständig im Mythos aufgeht, die vollständig auf ihn bezogen ist, weil er diese Welt selbst herstellt. Er stellt sie her und aus der mythologischen Perspektive kann nur die Zirkulation der Zweck des Kapitals sein, wenn das Mittel selbst Zweck wird, wenn sich alles als immer Gleiches wiederholt. Ich habe wollte dieses kurze Fragment aber auch deshalb anführen, weil sich hier noch etwas anderes andeutet, das der mythischen Gestalt der Zeit eingeschrieben ist. Benjamin beschreibt die Einbeziehung des Gottes, des Kults, in diesen Kult selber. Und noch einmal, das ist eigentlich sehr kompliziert, aber um das nochmal zu verkürzen, sei nochmal Werner Hamacher zitiert, der beschreibt, dass selbst Gott dieser Verschuldung oder einem Verschuldungsprozess anheimgegeben ist, weil er sich opfert, weil er darüber bestimmt ist, sich selbst für sein eigenes Werk zu opfern. Gott ist die verpflichtende Prädestination, so leitet Hamacher dies ab, die Verschuldung sich selbst gegenüber. Gott, können wir abseits von Hamacher wiederum sagen, ist die zwanghafte Erfüllung seiner eigenen Schuld sich selbst gegenüber, wie auch die zwanghafte Selbstverschuldung durch sein Dasein. Benjamin legt nahe, dass dieser Gott in die Form des Geldes übergegangen ist, dass also religiöse, mythische Schuld in weltlich-mythische Schuld-Schulden übergegangen ist. Aber noch ein weiterer Zusammenhang lässt sich hier bei Benjamin gewinnen. Der Schuldzusammenhang, der schließlich Gott einbegreift, führt auf einen, Zitat, apokalyptischen Sprung, wie Benjamin schreibt, eine Sprengung. Die Zeit läuft auf ein Ende hinaus, das von Verzweiflung begleitet ist. Eine Steigerung, die eine Übersteigerung provoziert, die das Schuldverhältnis an einen Punkt führt, in dem es sich in nichts auflöst, weil das Schulden, die Verschuldungsprozess auf sich selbst zurückfällt, selbstzerstörerisch ist. Nochmal Benjamin, darin liegt das historisch Unerhörte des Kapitalismus, dass Religion nicht mehr Reform des Seins, sondern dessen Zertrümmerung ist. Zitat Ende. Der Übertrag des Schuldzusammenhangs auf die Welt der Waren ist nicht ganz so einfach als moralischer Übertrag zu werten, wie es zunächst scheint. Wenn man denkt, Benjamins Argument besteht darin, dass der Mythos das Leben schuldig spricht und dass die Ware als Fortentwicklung des Mythos ein Universum der Schulden errichtet, die also dann ganz in monetäre Schulden übergehen. So scheint das ein Aspekt dieses Arguments zu sein, aber der Kern scheint mir an anderer Stelle zu liegen. Der Schuldzusammenhang führt letztlich darauf, dass er auf nichts beruht. Also in dem Sinne, dass hinter Gott nichts zurückführt, ist Gott gegenüber sich selbst verschuldet und bringt sich selber, verschuldet sich selbst. Dieser Schuldzusammenhang führt letztlich darauf, dass er eben auf nichts beruht, dass er das Nichts ausschlachtet und dass er zum Nichts führt. Die Schwierigkeit mit der Phantasmagorie der Ware, auch diese, wenn man so will, ist moralischer Natur, besteht darin, dass sie leerer Schein ist, ein aufgetürmtes Nichts. Und diese Steigerung des Nichts führt zur Sprengung, zur apokalyptischen Sprengung. Und es ließe sich an dieser Stelle fragen, ob nicht die Idee der Apokalypse selbst vom mythischen Denken gezeichnet ist, und zwar in doppelter Hinsicht. Einerseits, weil sie doch die Unselbstständigkeit der Zeit bezeichnet, wenn sie als in der Gegenwart präsente Apokalypse doch dazu führt, die Risse, Unterbrechungen, Bedrohungen auszublenden und so die Selbstständigkeit der Zeit unterminiert. Wenn Apokalypse bedeutet, dass die Zeit ausgesetzt wird, dass sie die Verbindungen aussetzt, dann ist sie Teil der Zeit des Mythos. Sie ist aber auch Teil der Zeit des Mythos, wenn dieser im Sinne Benjamins auf eine Übersteigerung hinauslaufen muss, die das Sein zertrümmert. Aber die Apokalypse auch als Form des Mythos hat eine subjektive Seite. Wir tun so, als ginge immer alles irgendwie weiter und so blenden wir aus, dass manchmal vielleicht manches unwiderruflich verloren ist. Wir tun so, als ginge immer alles weiter und behaupten, alles zu wissen und so wird es uns möglich, entsprechende Handlungen gerade nicht einzuleiten und uns eben gerade nicht mit der Situation auseinanderzusetzen. Wenn die Apokalypse unserer Gegenwart darin besteht, dass unser Denken ausgesetzt ist, suspendiert, dann zeichnet sich nun ab, dass die Vorstellung der Apokalypse selbst bereits von einer mythischen Zeitordnung gezeichnet ist, weil sie der Endpunkt der unselbstständigen Zeit, die Bedeutungslosigkeit mit Supančić ist. Die Übersteigerung der Warenzirkulation ist die Übersteigerung des Schuldzusammenhangs und somit die objektive Seite der Apokalypse. Das Aussetzen des Denkens ist sein subjektives Pendant. Und damit komme ich zum letzten und vierten Abschnitt. Die Frage, die sich also stellt, die Frage nach der Möglichkeit, ist die Frage nach der Möglichkeit, die Traumzeit des Mythos zu überwinden. Es kann nicht die Frage danach sein, die reine Zeitlosigkeit durch eine Form wirklicher Zeit zu ersetzen. Der Mythos ist ja in gewisser Weise schon reine Zeit, weil er das Entstehen und Vergehen als immer wiederkehrende Bewegung anzeigt. Die Schwierigkeit besteht vielmehr darin, die Zeit des Mythos durch eine andere Zeit zu unterbrechen und dieser anderen Zeit eine Kraft zuzusprechen, die sie davon enthebt, eine bloße Vorstellung der Fantasie zu sein. In seinen Thesen über den Begriff der Geschichte gibt Benjamin Hinweise. Und ich zitiere aus der 15. These. Eine kurze Stelle. Die Geschichte ist Gegenstand einer Konstruktion, deren Ort nicht die homogene und leere Zeit, sondern die von Jetztzeit erfüllte bildet. So war für Robespierre das antike Rom eine mit Jetztzeit geladene Vergangenheit, die er aus dem Kontinuum der Geschichte heraussprengte. Aus diesem kurzen Zitat, lassen sich mehrere Schlüsse ziehen. Die Mythologie in den Geschichtsraum zu übertragen, bedeutet Zeit zu einer Konstruktion werden zu lassen. Mythos als ewige Wiederkehr des Ineinander von Schulden und Verschulden ist gerade keine Konstruktion, sondern in ihrer Angleichung von jeder Zeit an die andere, in ihrer Unterschiedslosigkeit, ein Schwinden von Zeit und Geschichte. Geschichte muss aber Konstruktion sein, weil sie sowohl einzelne Momente verbindet, ein Narrativ entfaltet, wenn Sie so wollen, aber eben diese Momente auch frei verbindet. Sie kann also nur Geschichte sein, wenn sie von der Unterschiedslosigkeit des Mythos sich absetzt, wenn sie also einen Unterschied setzt. Diese Konstruktion ist zugleich die Konstruktion eines Verhältnisses. Zeit setzt einen Unterschied und somit einen Zusammenhang. Sie setzt sich in einen Zusammenhang mit etwas, von dem sie sich unterscheidet. Sie setzt sich in einen Zusammenhang zu einer Vergangenheit. Mythos ist Zeit, aber keine Geschichte, weil sich im Mythos nichts zu ändern vermag. Die Geschichte aber beginnt damit, dass ein Unterschied gemacht wird, dass ein Verhältnis zu etwas Unterschiedenem eröffnet wird. So ist die Pointe des Bezugs auf das antike Rom auch vor allem darin zu suchen, dass die Konstruktion einer Gegenwart mit der Konstruktion einer Geschichte zusammenfällt. Um überhaupt Geschichte zu haben, muss die Verbindung zu einer Vergangenheit gesetzt, muss überhaupt die Vergangenheit dieser Gegenwart gesetzt werden. Diese Verbindung, die dann sowohl die Zeiten verknüpft, wie sie auch unterscheidet, die nennt Benjamin Jetztzeit. Benjamin führt dies fort zu einer Konstruktion, die spiegelbildlich auf die Struktur der Zeit des Mythos antwortet. Er weist auf den neuen Kalender der Revolution hin und unterscheidet die Zeit der Kalender von der der Uhren. Und er schreibt, Zitat, der Tag, mit dem ein Kalender einsetzt, fungiert als ein historischer Zeitraffer. Und er ist im Grunde genommen derselbe Tag, der in Gestalt der Feiertage, die Tage des Eingedenkens sind, immer wiederkehrt. Zitat Ende. Wir haben also erneut, wie im Fragment zum Kapitalismus als Religion, die Herausstellung des Feiertages, des Sonntages. Nur nicht jetzt mehr als immer gleicher Tag des Kults, an dem jeder Tag ein Sonntag des Kapitals ist, weil Gott zum verschuldenden Gott geworden ist, sondern nun als Tag des Eingedenkens, der ein Geschichtsbewusstsein aufrechterhält. Und dieses Eingedenken ist die Verbindung zu einer Vergangenheit. Und darin ist sie nichts anderes als das Bewusstsein davon, dass diese Zeit, eben die Zeit der Revolution, eine andere Zeit ist. In der Juli-Revolution, so fügt Benjamin der entsprechenden These an, wurde auf Turmuhren geschossen. Mit dieser Anekdote ist aber nun, denke ich, weniger angezeigt, dass die Zeit der geschichtlichen Kalender etwa gegen die Zeit der Uhren steht, als vielmehr der Moment der Unterbrechung, das der geschichtlichen Konstruktion eignet. Gegenwart in ihrem vollen Sinne wird Benjamin dann regelrecht zu einem Moment der Stillstellung. Und ich möchte noch ein Zitat aus den Thesen lesen, diesmal aus der These 16. Auf den Begriff einer Gegenwart, die nicht Übergang ist, sondern in der die Zeit einsteht und zum Stillstand gekommen ist, kann der historische Materialist nicht verzichten. Denn dieser Begriff definiert eben die Gegenwart, in der er für seine Person Geschichte schreibt. Zitat Ende. In der Gegenwart steht also die Zeit still. Man darf aber nun nicht vergessen, dass die Konstruktion der Geschichte zwar von einem Stillstand der Zeit markiert wird, nicht aber die allgemeine Stillstellung der Zeit ist. Ganz im Gegenteil, sie setzt überhaupt erst Zeit ein. Sie schafft erst Begriffe wie Vergangenheit und Zukunft. Und sie schafft sie nicht, indem sie die Zeit der Uhren ignoriert, wie könnte sie das auch, sondern indem sie als Geschichte die Zeit der Uhren in einem anderen Kontext zitierbar macht, wie Benjamin sagen würde. Die Stillstellung ist ein Moment, der es ermöglicht, das eine vom anderen zu unterscheiden, Vergangenheit und Zukunft auseinanderzuziehen. Die Stillstellung ist nichts anderes als der Bezug der Zeit auf eine andere. Auf Turmuhren zu schießen, das bedeutet also weniger, die Zeit der Uhren abschaffen zu wollen, als vielmehr ihnen zu bedeuten, den Turmuhren zu bedeuten, dass die Zeit, die ja wahrscheinlich Kirchturmuhren gewesen sind, dass die Zeit nun in anderen Kontexten zitierbar wird. Es ist diese Bewegung der Stillstellung, die einen neuen Zusammenhang, eine neue Konstellation der Momente ermöglicht, die Benjamin auch für das Denken in Anschlag gebracht hat. Und wenn die Stillstellung das Unterbrechen des mythischen Schuldens und Verschuldens ist, um eine neue Konstellation zu eröffnen, dann ist die Stillstellung kein Moment des Werdens und Vergehens, des Seins, wenn Sie so wollen, sondern ein Moment des Denkens. Denken schafft Zeit. Bei Benjamin aber führt letztlich die Kritik des Kapitals als einer Kultreligion, wie die Kritik der Ware als Verwirklichung eines mythischen Denkens, zu einer Frage der wahren Religion, zum messianischen Denken. Und ich möchte da zum Schluss in Bezug auf diesen Punkt noch einmal ganz kurz auf Badiou zurückkommen. Denn es lässt sich aus dieser Kritik der Zeit auch noch ein anderer Schluss ableiten. Badiou hat in seiner Philosophie das Ereignis als den Träger der Zeit ausgearbeitet. Ein Ereignis lässt eine Zeit entstehen, weil es zunächst einmal ein Davor und ein Danach unterscheidet. Die Theorie des Ereignisses ist komplex und sie ist ein Gegenstand für einen anderen Abend, aber ich möchte ein kleines Merkmal in der Frage des Ereignisses hervorheben. In einem Interview betont Badiou, dass jedes Ereignis seine eigene Zeit konstituiert und daraus folgt bereits, dass es mehrere Zeiten gibt. Die Aufgabe der Philosophie, so Badiou, besteht darin, diese Zeit oder diese Zeiten dem auszusetzen, was an ihnen über die Zeit hinausgeht. In anderen Worten markiert die Philosophie an der Zeit das Nichtzeitliche oder eben jenes Moment des Eingedenkens. Wenn es nur eine Zeit gäbe, dann gäbe es nur ein Ereignis. Wenn es nur ein Ereignis gäbe, dann gäbe es gar kein Eingedenken, sondern nur ein Davor und ein Danach, das für alle Zeiten bestimmend wäre. Es gäbe also nur die Zeit des Mythos. Ich könnte jetzt damit enden, dass es keine Zeit ohne Philosophie gibt. Insofern die Philosophie ein Begriff des Denkens ist. Aber ich möchte auf einer weniger provokativen Note enden. Der entscheidende Unterschied liegt nicht in der Überwindung der Zeitlosigkeit des Mythos durch die Geschichte, sondern in der Überwindung der einen zyklischen Zeit durch eine Vielheit unterbrochener Zeiten. Vielen Dank.